Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Monsieur Claude und seine Töchter, die ziemlich besten Freunde, oder ab nächster Woche Monsieur Pierre, der online geht und wahrscheinlich dazu Birnenkuchen mit Lavendel isst. Kurzum, die Flut französischer Sommerkomödien überflutet uns wie eh und je. Inklusive diverser Drehbuchklischees und Feel-Good-Feelings. Kann das französische Kino eigentlich auch andere Komödien, die nicht von der Stange sind? Natürlich konnte es immer. Hartwig Tegler mit seinen Top 5 der besten französischen Komödien. Würden Sie jetzt den Film starten? Ein Lacher soll man nie verachten, Herr Dobosch. Und wenn er dann auch noch nicht von der Stange kommt. Platz 5. Was hast du getan, meine Tochter? Ich habe Drogen verkauft. Paulette von Jérôme Henricot, 2013. Aber Paulette, Sie wissen, dass das verboten ist. Ja, das tut man nicht. Aber ich verdiene damit Geld. Paulette, gespielt von Bernadette Lafont, die bei Truffaut, Chabrol und Louis Malle spielte, als alte Witwe in der Trabantenvorstadt. Sie hat nur Mindestrente, während diverse Jugendliche im Viertel dealen und entsprechend Kohle machen. Paulettes Plan, unverdächtig wegen ihres Alters Straßendealerin zu werden. Monsieur Vito, ich weiß, was Sie tun. Ich will da mitmachen. Funktioniert eine Weile. Jérôme Henricots Film Paulette ist bitterböse wie komisch. Und das märchenhafte Happy End wirkt eher so, als habe eine gerade noch eben den Hals aus der Schlinge gezogen. Doch der Geschmack von böser, sehr böser französischer Gegenwartsrealität, insbesondere der Banlieues, den wird man bei dieser Komödie nicht los. Und das gehört sich unbedingt so. Das Leben wirkt trotz Lachen in Paulette alles andere als leicht. Platz 4. Brust oder Keule von Claude Zidi, 1976. Die beiden französischen Komiker Louis de Funès und Coluche als Vater und Sohn im Gewerbe der Gourmet-Kritiker. Doch in dieser Funès-Komödie verbirgt sich eine böse Abrechnung mit einem französischen Urmythos, nämlich dem von der besten aller Küchen. Slapstick, wunderbares Timing und pointierte Situationen im Film schwimmen auf einer feinen, manchmal derben Energie, die einzig dem Zweck dient, uns eine absurde Welt vorzuführen. Wiederholen Sie nicht alles, Sie sollen wörtlich wiederholen, was ich sage. Idiot. Alle Leute sofort zu mir und dann machen wir diesen. Platz 3. Micmacs. Uns gehört Paris. Von Jean-Pierre Jeunet. 2009. Ein wunderbar komischer Comicfilm mit Realfiguren. Es ist nicht erstaunlich, dass Filmemacher Jeunet Bewunderer der Filme von Pixar oder der Comicmeisterwerke von Tex Avery ist. Die Truppe da unten in Paris, in diesem Universum aus Schrottgegenständen, einer von ihnen Komödienstar, Danny Boone, begibt sich auf einen Rachefeldzug gegen Waffenproduzenten. Toy Story im Mix mit Schneewittchen und die sieben Zwerge. So wirkt dieser Film. Alles scheint in einer Welt der realen Gegenstände zu spielen und ist doch weit weg von dieser Realität, ohne die und ihre Probleme wirklich zu verlassen. Micmacs, uns gehört Paris, ein wahrhaft fantastischer Film. Jean-Pierre Jeunet bietet alles, was wir im Kino immer wieder suchen. Diesen eigenen Ton, den eigenen Blick auf die Welt. Komödie und Kinopoesie Hand in Hand. Gemäß Ernst Lubitschs Satz aus Sein oder Nichtsein. Ein Lacher soll man nie verachten, Herr Dobosch. Eben. Und genauso wenig notwendige Schepper-Einlagen. Platz 2. Die Ausgebufften von Bertrand Blier, 1974. Jean-Claude und Pierrot, Gérard Depardieu und Patrick Devers, klauen aus Protest gegen die bürgerliche Gesellschaft. Und die beiden Kleinkriminellen respektive Rebellen teilen sich auch die Frauen, wie Miu Miu. Warum hältst du denn so, Junge? Lass dir doch Zeit. Lieber Vater. Jetzt bist du stolz, was? 3,5 Minuten. Sowas nenne ich einen Sprinter. Eine Komödie über Außenseiter, schmutzig, sexy, witzig, schräge, tabulos. Rotzfrech. In einer Zeit gedreht, als Geschichten über ziemlich beste Freunde, noch nicht mit ausgeleierten Drehbuchklischees, eine gute Welt herbei inszenierten, sondern die in ihrem Chaos beließ und daraus Filmlust schöpfte. Platz 1. Die Ferien des Monsieur Hulot von Jacques Tati, 1953. Die Komödie als Metapher für die Absurdität des Seins. Monsieur Hulot macht Ferien in einem kleinen Badeort in der Bretagne. Beim Schwimmen, beim Tennis, beim Kartenspiel und beim Essen wird der verzweifelte Versuch des Menschen offensichtlich, über den Alltag, auch den des Urlaubs, Herrschaft zu erlangen. Allerdings zeigt Monsieur Hulot, dass es nicht die geringste Chance gibt, dass das gelingt. Ready? Let's start! Die Dinge mithin, sie laufen aus dem Ruder. Es sei denn, man hat einen Aufschlag beim Tennis wie Monsieur Hulot. Da haben der Ball, der Gegner, aber auch die Gravitationskräfte a priori ausgespielt. Die Amerikaner haben Charlie Chaplin und Groucho Marx, die Briten Monty Python und die Franzosen den existenzialistischen Komödienkosmos des Jacques Tati. Ecce homo, seht, das ist der Mensch. Sichtbar wird er in der Tragödie oder, wie hier, auch in der Komödie. Einige Empfehlungen für französische Komödien von Hartwig Tegler. Sie finden diese Liste von Hartwig Tegler auch online unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild.